zurückkommt und rausfinden will, was wir wissen? Ich habe mir das so gedacht. Hör zu. Gegen 11 Uhr in der Nacht war Ruhe im Lager eingekehrt. Doch Peter konnte nicht schlafen. Von seinem Lager aus beobachtete er Baxter Northworthy, der leise aus seinem Schlafsack gekrochen war. Inzwischen war der Arzt eingetroffen und untersuchte den Forscher und seine Mitarbeiter. Die Leute waren allmählich wieder zu sich gekommen, doch sie fühlten sich sehr schwach. Sie standen noch immer unter einem schweren Schock. In der Pyramide musste sich etwas Schreckliches zugetragen haben, aber niemand konnte sich an etwas erinnern. Auch der Professor nicht.